B1b. Die Visite im Krankenhaus ist eine besondere Kommunikationssituation, an der mehrere Personen in unterschiedlicher Funktion beteiligt sind. Bei einer größeren Stationsvisite sind in aller Regel ein Oberarzt, ein Assistenzarzt und eine Pflegekraft mit im Patientenzimmer. Normalerweise wendet sich der Oberarzt als Hauptgesprächspartner an den Patienten und gibt gegebenenfalls Anordnungen an sein Team. In dem 2,5-minütigen Gespräch, so lange dauert nämlich einer Studie zufolge im Durchschnitt ein Visitengespräch, informiert er sich zunächst selbst über den aktuellen Zustand des Patienten. Dann legt er dem Patienten die Untersuchungsergebnisse dar und erklärt, wie nun das weitere Vorgehen in der Diagnostik und Therapie sein wird. Mehr als die Hälfte der zeitlichen Gesprächsanteile entfallen dabei auf die Ärzte. Der Patient selbst kann 30% der Redezeit für sich beanspruchen und das Pflegepersonal liegt mit 10% am unteren Ende der Skala. Während Ärzte durchschnittlich 11 Fragen an ihre Patienten richten, gelingt es dem Patienten genau, eine Frage zu platzieren. Natürlich sind das Durchschnittswerte. Und Ausnahmen bestätigen auch hier die Regel. Aber es sollte nachdenklich stimmen. Ein derartiges Gesprächsverhalten nimmt den Patienten als Person nicht ernst und schafft sicher kein Vertrauen zwischen Arzt und Patient.